Setzt euch hin und hört mal zu. Mein Häuschen ist nicht gerade, das finde ich gar nicht schade. Mein schiefes Häuschen ist doch schön, du musst es nur genau besehen. Hui, da bläst der Wind hinein, bautz, da fällt mein Häuschen ein.